Du musst nur mal sprechen. Hallo, hallo, herzlich willkommen in Mossel Bay. Man braucht auch das O. Ja, man braucht das O. Und französische Eigennamen werden auf keinen Fall französisch ausgesprochen. Wird bei manchen Worten ein bisschen seltsam, aber ist hier so. Wir sind angekommen in Mossel Bay. Überraschenderweise. Eigentlich war es ja ein bisschen anders geplant. Okay, da kann ich mich richtig mehr dran erinnern. Naja, wir wollten doch das Kap der Guten Hoffnung besuchen. Ach so, ja. Waren wir da? Kurz davor, 20, 10 Minuten wärmsten noch gewesen. Ja. Als wir heute Morgen aus unserem wunderhübschen Fisherman's Prinzessinnen-Bett erwachten, hat es nämlich in Strömen geregnet. In Strömen. Was man vielleicht jetzt noch hört. Es regnet nämlich immer noch in Strömen. Mhm. Ja. Also sind wir also erstmal mal schön gefrühstückt. Eine grandiose Aussicht über den Hafen hinweg von Simonstown. Frühstück war so nett wie das ganze, die ganze Unterkunft. Ja. Ja, war sehr herzlich und. Genau. Also ist wirklich kann man empfehlen, wenn man Simonstown ist, kann man das durchaus empfehlen. Uneingeschränkt. Also dort zu benächtigen, das war super. Würde ich jederzeit herzlich wieder machen. Ja. Schön, dann haben wir ausgecheckt und sind losgefahren und wollten erstmal die Dogge suchen. Ja. Die wir dann auch gefunden haben, beziehungsweise du sie gefunden hast. Wenn man die Hauptstraße lang fährt, auf der linken Seite. Je nach Richtung, die man fährt. Wenn man zum Kap fahren will. Ja. Also auf der Meerseite. Aha. Ich durfte sie dann aus dem Auto auch begutachten. Aussteigen war mir zu dem Zeitpunkt nicht gestattet. Ach, ich weiß nicht, die Stimmung war so ein bisschen unfreundlich. So. Es hat in Strömen geregnet, dann war da ein Parkplatz und hätten wir Parkgebühren zahlen müssen. Und da steht dann, naja, wegen irgendwie 30 Sekunden, wir rennen zur Dogge, machen ein Touristenfoto und rennen wieder weg. Irgendwie lohnt sich das nicht. Und ich gebe zu, ich war dann auch mit dem Tagesstart nicht so zufrieden. Hm. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir uns Simonstown angucken und in aller Ruhe dann auch mal an den Strand gehen und dann diesen berühmten Boulder Bay suchen, den Pinguinstrand. Und es hat einfach nur in Strömen geregnet. Und wir sind dann kurz entschlossen aus Simonstown rausgefahren Richtung Kapspitze und an diesen Pinguinstrand gelandet. Und da hat es aber auch in Strömen geregnet oder noch oder immer wieder. Da uns auch relativ bewusst war, dass die Pinguine wahrscheinlich nicht direkt nach dem Parkplatz auf uns warten und sagen, hey, gut, dass ihr da seid, haben wir das Unternehmen Kapspitze an dieser Stelle abgebrochen und haben uns überlegt, okay, die Kapspitze ist irgendwo in einem halben Tag machbar, wenn man in Kapstadt selbst ist. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal die Küste entlang und machen ein bisschen Strecke. Mhm. Und wollten eigentlich aus dem schlechten Wetter rausfahren. Das ist jetzt nicht ganz geglückt, aber Strecke machen ist geglückt. Naja, was geglückt ist an diesem Punkt ist, dass wir dann an dem Boulders Bay Strand umgedreht sind, dieselbe Straße zurückgefahren und ich die Dogge dann nochmal sehen durfte aus dem Auto. Ja. Insofern war das schon ein Erfolg. Wollten dann Strecke machen, wie gesagt. Und also sind doch zeitweise in ein schönes Gebiet gekommen. Also die vielleicht ganz spannend zu erzählen. Also zunächst sind wir ja relativ hoch ins Gebirge gekommen und dann in die Wolkendecke hinein. Das war sehr spannend. Sichtweite, schätze ich 100 Meter, bisschen mehr, bisschen weniger. Also ich schätze teilweise um die 20. Na, also okay, dazwischen wird es liegen. Dazwischen wird es liegen, der gesunde Mittelwert, wie immer. Weil wir sind teilweise mit 40, 50 km/h gefahren. Spitze, ja. Spitze, weil es einfach ansonsten nicht ging. Ja. Also es waren keine Orientierungspunkte da. Wir haben gerade so ein paar Meter vorm Auto die Straßenmarkierungen gesehen und das war's. Wir haben mal auch gelernt, wie Afrikaner solche Situationen handeln. Alle Lichter am Auto anmachen, die es gibt. Und zusätzlich die Warnblinkanlage. Ja. Und dann geht das schon. Ja. Also verhalten sich auch alle gut und gar kein Stress, da irgendwie durchzufahren. Nee. Also den einzigen Fehler, den man nicht machen darf, ist zu schnell fahren, weil man sich so selbst zersägt. Aber ansonsten ist alles cool. Ja. Und dann hatten wir mit der die Strecke Richtung Osten, Richtung Mosel Bay, wo wir jetzt auch sind, gefahren und hatten unterwegs sehr verschiedene Landschaftsstriche. Also erstmal sehr hügelig, eigentlich durchweg. Mhm. Das ist die einzig gleichbleibende Konstante dabei. Zunächst mal sind wir über Stärke gefahren, ne? Eigentlich so. wie nennst du die Pflanze immer? Flora, meinst du? Fynbos. Ein Fynbos? Ja. Dann sind wir sehr lange durch Ackerbaugebiet gefahren. Ja. War auch sehr interessant. So, und immer mal zwischendrin wieder eine Wiese mit riesigen Schafsherden. Also wirklich riesige. Ja. Nicht mal nur so 20, sondern hunderte von Tieren. Ja. Alle mit Lämmern, es ist ja hier Winter. Und Herbst ist ja so, oder beziehungsweise Herbst ist ja so wie traditionell die Lammzeit, auch bei uns. Mhm. Es ist halt hier gerade andersrum. Ja. Ja. Dann eine ganze Strecke eigentlich wieder durch Waldgebiet, also Baumgebiet, Baumbewachsung, was ja in der Agrarlandschaft überhaupt nicht ist. Also ja. Der Baum, der da steht, ist ausgeschildert? Nein, die Schilder mit dem Baum drauf symbolisieren einen Rastplatz. Gut, aber der Baum, der da steht, könnte ausgeschildert sein, weil man weiß, es ist dieser Baum und dann sind 20 Hügel wieder nichts. Mhm. Was haben wir noch auf der Fahrt gesehen? Ganz, ganz viele Nutztiere, abgesehen von den Schafen, haben wir Rinderherden gesehen, wir haben Pferde gesehen, wir haben sogar Esel gesehen, wir haben Strauße gesehen. Ganz viele schöne schwarze Straußbüsche, die auf dem Boden im Regen saßen. Und auch braune. Die Männchen sind ja schwarz und die Weibchen braun. Und was man von der Autobahn manchmal für einen Busch hält, entpuppt sich dann bei näherem Hinsehen als sitzender Strauß. Ist das mit den Farben immer so? Ja. Okay. Na, darauf zum Wohl. Was trinken wir denn heute? Heute trinken wir einen Brandy. Ich weiß nicht. Heißt? Nee, ich weiß nicht. Also er ist aus Südafrika. Ein Wellington. Mhm. Wohl. Zum Wohl? Zur Unterkunft. Ja, unsere Unterkunft ist heute ein bisschen kurios, würde ich sagen. Also wir haben ja eigentlich wieder auf dem gleichen Weg wie gestern gefunden. Genau. Ich glaube, weil wir beide noch nicht in dem Modus der Rumsucherei sind. Mhm. Und eigentlich ist das Prinzip, was wir anwenden, ist total Lesi seit zwei Abenden. Ja. Dann kann man seit zwei Abenden schon vom Prinzip sprechen. Ja, ich glaube schon. Wir fahren zum Romhafen, stellen uns an den Hafen, werfen Around Me an und filtern nach, hat einen guten Namen und Preis und wie weit weg. Ja. So, also nicht mehr Filter angewandt, sondern wir scrollen die Liste durch und filtern mit unseren eigenen Augen und wo wir beide drauf tippen. Da fahren wir hin und fragen nach dem Zimmer. Wie ist das? Der Entscheidungs- und Filterungsprozess benötigt insgesamt etwa 30 Sekunden. Ja. Also die App öffnen dauert länger. Also wir machen das sehr intuitiv. Was dazu führt, dass wir gestern zu diesem sehr schöner Wohnhäuschen kamen. Ja. Und heute zu der nächsten Kuriosität. Wir kamen rein und wie würdest du den Hausherrn beschreiben? Fehlen dann noch so ein bisschen die Worte. Man würde sagen, es ist halt ein alter Kauz. Mhm. Also würd ich jetzt mal so sagen. Ja. Ne, so ein älterer Herr, der kam zufällig gerade raus mit seinem frisierten Pudel, mit dem Steifchen im Haar und hat den Tauben ein paar Getreidekörner hingeworfen. Ja. Just in dem Moment, als wir ankamen. Und hat uns sofort sehr herzlich begrüßt mit Handschlag und hat uns dann reingeführt, hat uns die verfügbaren Zimmer gezeigt und dann haben wir gesagt, alles klar, das günstigere nehmen wir. Ja. So ganz unkompliziert. Und wenn man hier reinkommt, ist total schön, es gibt so einen Innenhof ist nicht richtig, einen überdachten Innenhof. Das ist ein Patio. Ein Patio? Ein Patio, ja. Mit wunderschönen Pflanzen drin und Palmen und mehreren kleinen Teichlein mit Goldfischen. Ja. Sehr nett. Ja. Ansonsten ist innen alles aus braunem Backstein. Also innen ist es irgendwie so ein bisschen so ein 70er Jahre englisches Herrenhaus. Also so ein English Manor stelle ich mir so vor. So, also innen ist es... Ja, als wäre man in so einem englischen Schlösschen oder so. Wobei ich nie in einem englischen Schlösschen war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da so ähnlich ist. Abgesehen jetzt von diesem tropischen Tiergarten in der Front. Ja, also der passt halt in die Erzählung nicht rein, passt aber in das Haus gut rein, komischerweise. Auch für ein englisches Männer wäre es in der Zeit komplett stehen geblieben. Also... Wir befinden uns gefühlstechnisch in einer Zeit vor unserer Geburt. Ja, also es ist 70er Jahre oder so. Mhm. Würd ich sagen, so mit beigem Teppich und brauner gedrechselter Holztreppe und einer gemauerten Bar. Ja. So. Und es ist halt alles irgendwie grau, braun, beige. Also diese Mauern, also wir gucken hier so komplett auf Klinkersteine in braun, beige. Und es ist halt alles irgendwie braun. Hat aber was. Also. Ja, es hat schon einen speziellen Charme. Aber ich glaube, wir waren beide so überrumpelt. Dass wir dann sofort gesagt haben, ja, okay, ein Brennwald hier. Naja, wir suchen ja auch offensichtlich eine Schlafgelegenheit. Ja. Ist dann auch schwer, wieder rauszugehen. Also mir fällt es schwer. Mir, muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt es schwer, irgendwo reinzugehen, zu fragen, dann den Hausherrn irgendwie Zimmer zeigen zu lassen und dann sagen, nee, lass mal. Also wenn es jetzt überhaupt nicht ging. Also weiß ich, super Apparate über den Hof oder sowas bräuchte ich jetzt nicht. Aber klingt vielleicht ein bisschen schnäubisch. Entschuldigung, ich muss dieses Stück Schokolade erstmal essen. Klingt vielleicht ein bisschen schnäubisch, aber man braucht auch irgendwie nicht mehr. im Winter. Ja. Im Bad und im Flur auch nicht. So mit anderen Teilen. Nö. Jetzt haben wir ein wunderschönes Zimmer, auch in Braun geklinkert. Und eine Salontür zum Bad. Ja. Ein Salonbad. Ja. Das ist ganz toll. Dann kann ich Cowboy spielen. Möchte ich das? Ich hänge mir ein Handtuch um und spiele Cowboy. Ja. Und was hier ganz toll ist, der Schrank hat so braunes Holz mit solchen Schranklamellen. Mhm. Und man kann sich im Schrank verstecken und dann aus den Lamellen rausgucken. Ja. Das kommt aber, glaube ich, in der Wirkung noch besser, weil man dabei nicht sämtliche Kleiderbügel abräumt. Ich habe nicht abgeräumt, ich habe Platz geschafft. Außerdem hat das Kleiderbügel für Schieben an den Kicher übertönt. Das war ganz gut. Ich dachte, das wäre ein guter Plan. Ich hätte dich sonst nie gefunden. Aber ich hätte dich beobachten können heimlich. Ja, das ist... brauchst du bestimmt nach ein paar Jahren Beziehung, oder? Eine Frau heimlich beobachten. Ja. Es ist dann wie im Urlaub. Ach. Naja, wir waren da an Essen. Der Platz war ganz schön, man konnte aufs Meer gucken und das Meer läuft in die Bucht rein und macht Wellen. Noch bis ganz spät waren hier Wellenreiter unterwegs. Ja, also es ist, wir haben ja Herbst oder Winter. Also man muss sagen, es wird so um 5 wird es dunkel. Ja, es fängt an dunkel zu werden. Ja, je nachdem, wo man ist. Also gestern in Heimelstown war es noch lange hell. Ja, es kommt wirklich drauf an, wo man ist. Ich hab den Eindruck gehabt, in Kapstadt, Ist der Berg irgendwie höher, wenn die Sonne dann dahinter ist, ist es zack, zappenduster. Geht viel schneller. Ja. Klingt das langsam aus nach einer sehr lange Abendperiode, die wir so jetzt die Zeit noch nicht gesehen hatten. Nee, definitiv nicht. Aber wir haben jetzt haben wir irgendwie kurz vor 8. Nein, doch, 8. Sprechen, ne? Ja, das habe ich gelernt nach jahrelanger Beziehung. Und es ist zappenduster. Ja. Ja. Aber ganz schön wieder so eine Bucht. Wie das eine der Buchten. Wieder so eine Bucht. Die Lichter auf der gegenüberliegenden Seite. Edmann, die siehst du jetzt nicht, aber entstrecken sich schön den Berg hoch und man sieht so Straßen erleuchtet und immer so kleine lichtende Nesterchen, was ich unheimlich auf leer ist. Ja. Ich glaube, unser Haus hier kommt. Das ist richtig. Müssen wir gleich erzählen, was wir machen bestimmt. Hello, good evening. Is everything alright? Everything is fine. Did you have something nice to eat? Yes, we've been at Ponto's. Where did you go? At Ponto's. At Ponto. Okay. The restaurant you told us. And so it was very good. So you enjoyed it? Very much. And you also had the vegetarian meal? Yes, very good. Was it okay? Okay. It's raining a little bit, but not too much. Cape Town is raining. Oh. Yes. For 3 days now. Okay. We only had 7 millimeters, so it's very little. So we spent the last 14 days in Cape Town? The last 3 weeks. Three days. Yeah, the last 14 days we were there, and it was beautiful. But we had hail between. Yeah. Uh-huh. Yeah. We had hail and there were really hailing clouds on the streets. Uh-huh. It was curious. I can't hear you. It was curious to see hail in Cape Town. Yeah. Yeah. Yeah, but you must remember now it's their rainy season. Yeah. And it can rain there. Only the point of Cape Town, it's getting the rain. Mm-hmm. As far as Swellendam, you know, you pass Swellendam. Yeah, we passed. Yeah, and there it swerves into the sea. Then it passes here and it goes to Port Elizabeth again. Uh-huh. It does that every time. All depends on the wind, you know? Mm-hmm. Yeah. All depends on the wind. What do you think? Will we travel direction Port Elizabeth tomorrow? Will we be lucky with it's the weather? It's a little bit rain. Uh-huh. A little bit. But only there. It's only. Are you going as far as Port Elizabeth? I don't think so. Not as far as. It's 4 hours drive. No. Mm-hmm. Are you going to Addo? Yeah. Yeah, you'll enjoy it. Did you book inside Addo? We booked nothing yet. So. You must try and get into the park. Uh-huh. Get a chalet in the park. Okay. There are restaurants there, but if you go into the chalet, at least you can see elephant walking. Oh. Don't go outside the camp. Outside the river. Okay. But you should be able to get a nice camp there. Cool. It's not our season now, so. Yeah, I know. Yeah. Okay. But I hope the elephants don't know. No, they don't. And you'll see some lions also. There's a lot of lions there. Okay. Yeah. And it's beautiful, that park now, and it's a big park. Yeah. Something like 60,000 hectares. Whoa. It's a big park. That's huge, yeah. Yeah, you will enjoy it. We're very excited about this. Yeah. But you're not going to the Kruger? No. It's a bit far. It's a bit far, not in this holiday. Yeah, and this time you can see everything at the Addo. Everything. Okay. Anyhow, so you are all right. You're very fine. Okay. I'll see you in the morning. See you tomorrow. This other gentleman, I thought he was with you here. No. Okay. Ich glaube, das gab genug Eindruck. Ja. Wir waren wo stehen geblieben? Also klar, Ahnung für die nächsten Tage haben wir jetzt hier abgehakt dadurch. Ja. Ja. Wobei, mal gucken, wie es kommt. Das kann sich alles spontan ändern bei uns. Aber ja. Sind jetzt auch wirklich in dem Reisemodus drin und auch du bist beruhigt, dass wir abends einen Unterschlupf finden und alles gut. Ja, ein Unterschlupf finden ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, also vielleicht können wir unsere Suchkriterien und unsere intuitive 30-Sekunden-Show noch so ein bisschen überarbeiten. Also verheilen, ja, obwohl... Also, ich weiß nicht, wonach die Quizze suchen. Also man müsste irgendwie mal eine App rausbringen mit kuriosen Unterkünften. Mhm. Ja, das würde uns entsprechen und die finden wir eigentlich. Ja, wobei hier in Mossel Bay gibt es ja eine kuriose Unterkunft. Ich hab jetzt leider den Namen nicht parat. Das können wir in den Shownotes nochmal nachtragen. Auf jeden Fall hat man da die Möglichkeit, in alten Eisenbahnwaggons in Schlafabteilen zu nächtigen. Aufgrund der Witterungslage haben wir uns aber spontan dagegen entschlossen, ohne uns das überhaupt näher anzugucken. Wir dachten irgendwie, unbeheizte Eisenbahnwaggons, nee. Na, also draußen sind 12 Grad und Regenwetter. Dann brauchen wir vielleicht nicht unbedingt so einen zugigen alten Waggon. Auch wenn es mal ganz spannend wäre. Ja, so ist ja auch gut. Ja. Haben wir sonst noch was Lustiges erlebt auf der Fahrt? Fahrtrechte sagen wir eigentlich sehr angenehm in den Leben. Also hier diese N2, die wir gefahren sind. Ja. So eine. Wie würde man auf Deutsch in dieser Straße sagen? So eine National Road halt. Ja, also ich glaube, hier nennt sich das Autobahn. Ja, ist für unsere Begriffe keine richtige Autobahn, weil sie über weite Strecken nur einspurig ist. Für was steht denn das M? Die Ems sind die Autobahnen. Die Ems? Ja. Quatsch. Doch. Wir waren doch auf Ems unterwegs. Ja, das war eine Autobahn. Nein. Vom Flughafen ab, die M1 und so, war eine Autobahn. Das vom Flughafen ab, das war die N02, die wir jetzt auch gefahren sind. Nein. Die N02 sind wir die ganze Zeit gefahren. Es gibt aber Ems und Ems. Ja. So. M steht für Motorway. Mhm. Auf Deutsch Autobahn. Mhm. Und das N, wofür soll das stehen? Also zu dem Thema M. Mhm. Du wirst auf einer M nicht bis zum Flughafen kommen. Da musst du die N02 nehmen. Okay. Also, glaub mir. Und ich weiß nicht, wofür das N steht, also aber... mit diesen Augen, die du mir machst, glaube ich dir alles. Nee, also das... ich glaube wirklich, dass N Autobahn ist. Okay. Du wirst das dann googeln, wenn wir wieder irgendwann Internet haben? Ja. Und einen Blogbeitrag verfassen. Aha, das ist so eine Strafaufgabe. Dann wüsste ich gerne, was ich alles verbrochen habe. Aber nochmal zu den Autobahnen. Hm? Genau. Autobahnen müssen wir nochmal erzählen. Das ist also völlig normal, dass Leute auf dem Seitenstreifen entlang gehen. Sie spricht von den Ems, nicht den Ems. Ja, ich spreche von den Ems. Mhm. Es ist auch völlig normal, dass es Fahrradfahrer gibt auf der Autobahn. Fußgänger? Ja, die habe ich schon erwähnt. Und sollt ihr besser zuhören. Richtig. Stellenweise sind die nur einspurig. Und da gibt es eben links dann einen relativ breiten Seitenstreifen, falls mal einer liegen bleibt, was ja auch öfters vorkommt. Und ganz interessant ist die afrikanische Fahrweise, weil langsamere Fahrzeuge, wenn die sehen, dass von hinten ein Auto kommt, das schneller ist, fahren dann auf diesen Seitenstreifen, ermöglichen es den Nachfolger zu überholen und wenn der Nachfolger dann überholt hat, dann drückt er auf die Warnblinkanlage und lässt zweimal blinken, das heißt Dankeschön. Dankeschön. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört. Das ist fast alles richtig gewesen. Nur? Nein, nur eine kleine Ergänzung. Mhm. Also diese Bahn ist immer dreispurig. Die ganze Zeit gewesen. Hatte immer drei Spuren. Nur, dass die mittlere Spur einmal zur einen Seite gehört und das andere Mal zur anderen Seite. Ja, das ist richtig. Ich rechne als Fahrspur immer nur die, auf der ich fahre. Ja, also sehr egoistisch, ich weiß, aber... Ja, das passt. Freund? Ja. Ja. Also, man muss auch erwähnen, dass ich gestern noch dein Husband war. Ich werde gerade zurückdegradiert. Mhm. Ich sollte jetzt aufpassen, sonst werde ich wieder nur der Fahrer, so wie es mal anfing. Ja. Ja. Ist doch auch schön für dich, weißt immer, wo du stehst. Mhm. Mhm. Ja. Nee, zum Fahren selber ist es total rotter angenehm, aus genau dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Ja, so jeder trottet so vor sich hin. Und der schneller fahren will, fährt halt schneller. Und das ist wenig Gehetze oder Gedrängel oder Stress. Also es ist eine sehr ruhige, angenehme Dahinfahrweise. Ja, auch ich habe so den Eindruck, dass die Leute so ein bisschen aufeinander achten. Also wenn man selbst weiß, man ist langsamer und von hinten kommt eine schnelle Limousine angebraust, dann fährt man halt mal links auf den Seitenstreifen. Ja, und also, ja, umgekehrt ist es auch so, wir hatten einen riesen Sattelschlepper vor uns, so einen Benzinsattelschlepper, der Sattelschlepper mit noch einem Anhänger dran, ein riesen Koloss. Und der wusste wohl genau, dass wir da schlecht nach vorne sehen können. Und dann hat er uns zum Signal, dass wir überholen sollen, hat einen Blinker gesetzt und hat uns dann quasi zum Überholen gelost. Fand ich super. Was mir auch erst so während dieser Fahrt, wir sind ja eine relativ lange Fahrt gekommen, ist, dass es kommt ein Auto von hinten an. Also was mir dann erst aufgefallen ist, ich sollte meine Sätze beenden. Aufgefallen ist, es kommt ein Auto von hinten und das drängelt nicht oder macht nicht sich auf sich aufmerksam, es will vorbei, sondern es bleibt so lange ganz normal hinter dir, bis du auf diesen Seitenstreifen fährst und ist dann sehr dankbar und froh. Bedankt sich klingstark darüber, dass du ihn vorbeilässt. Aber auch wenn das gewohnt von den Leuten ist, so zu fahren, drängeln sie ja nicht, wenn du nicht zur Seite fährst. Ja. Und das muss man erstmal irgendwie mitkriegen. Ja. Weil natürlich ist es dann ziemlich blöd, wenn du nicht zur Seite nicht zur Seite gehst. Ja. Ja, ist einfach unhöflich. So. Ja. Also das kriegst du halt auch erst mit, wie die Leute vor dir reagieren. So nach ein paar Stunden kriegst du das mit, wie so diese Autobahn halt funktioniert. Mhm. So, und dann ist es total stressfrei. Tuckert halt so vor sich hin und passt zu den Straßen, die manchmal kerzengerade sind, nur durch so Hügel also unterbrochen sind. Du siehst dann mehrere Abschnitte derselben Straße, die hoch und runter gehen. Und manchmal sich in Kurvenlinien um die Hügel rum bewegen. Also auch gerade so, wie es die wie es der Straßenbauer irgendwie wollte. Sehr lustig. Oder der Berg. Ja, gut. Eigentlich war das nicht so ganz ersichtlich, was jetzt vom Berg auskommt und was. Wie war. Sag mal, meinst du, wir schaffen es, eine Quick-Fact-Folge zu machen, oder wollen wir jede Folge einen Fact besprechen? Dann müssen wir langsam mal entscheiden. Weil ich esse mal ein Stück Schokolade in der Zeit. Wir reden jetzt schon Folgen lang von diesen Quick-Fact-Folgen und machen aber nie was. Okay, wir machen jetzt eine Quick-Fact-Folge. Dann sagen wir jetzt tschüss und machen jetzt die Quick-Fact-Folge. Jetzt? Ja. Sag tschüss zur normalen Folge und schalt aus. Tschüss zur normalen Folge, aber ich habe doch schon zwei Folgen, die ich noch ohne anrufe. Also wir machen dann mal eine Quick-Fact-Folge demnächst. Tschüss, normale Folge. Tschüss, normale Folge. Zum Wohl. Zum Wohl. Es gibt nochmal einen kleinen Nachtrag. Ja, wir haben uns gerade eben noch was zu trinken geholt. Und dann. Und ich habe mir den beschriebenen Innenhof angeguckt. Wie hast du es genannt? Palladium? Patio. Patio. Und das Patio nicht ein Teil in der Oper? Pass auf, gleich singt er den Patio. Gleich singt er ihn. Nein. Ja, das war ein guter Patio. Nein. Okay. Aber auch ein schönes Bild. Ich habe mir den Park hier angeguckt, in dem zwei Bananen wachsen, die gerade anfangen, Früchte zu tragen. Ja, die haben so eine Blütenknospe entwickelt. Und dieses Patio geht eben vom Untergeschoss, wo wir sind, quasi den durchgehend bis unters Dach. Also sind mindestens 4 Meter, unter denen diese Bananen gedeihen. Ja, das war wirklich wunderschön, also auch mit den Teichen angelegt, ist einfach wunderschön in dieser sehr skurrilen Atmosphäre. Und haben wir vorhin nicht erzählt, haben wir auf dem Balkon gesprochen, dass der Wohnbereich des Gastherrn praktisch sich als Balkon komplett um diesen oberen Teil des Innenhofs legt. Ja. Der dort eben am Wohnen ist, Fernseh guckt und wohnt und mich gesehen hat, wie ich die Pflanzen bestaune, beziehungsweise seinen Wohnraum bestaune und mich direkt hochgebeten hat, Ja, wurden wir sehr nett eingeladen, uns die Privaträumlichkeiten des Herrn anzugucken. Das war beeindruckend. Ja, also, selber Stil. Alles sehr geräumig. Hat sich das sehr schön gemacht. Hat ein Esszimmer und ein eigenes Grillzimmer, in dem der Grill in den Kamin gebaut ist. Ja, also ist das nochmal ein separates Zimmer, das Breizimmer. Ja. Dorthin ist, da ist ein gemauerter Kamin, ein Grillkamin drin. Die Fensterfronten sind so gelöst, dass man sie komplett zur Meerseite hin öffnen kann. Und da drin steht eine Riesentafel, in der etwa geschätzt 16 Personen Platz finden. Mindestens. Also so, ich weiß nicht, so 2x4 Meter. Ja, 2x5, 2x6. Ja. Ja, und die Glasfläche vom Decke bis zum Boden geht. Und das ist die komplette Wand lang und Blick auf den Hafen offeriert. Ja. Und das ist ein riesen Wohnzimmer weiter, ein riesen Bad für seine Frau angelegt gehabt, relativ nur neu. Ja, also das Bad hat ungefähr, ich weiß nicht, 30, 40 Quadratmeter. Ja, du sagst, es ist ja so groß wie unser Wohnzimmer. Mhm. Das kommt ungefähr hin. Ja. Wunderschön. So ein Wellness-Tempel. Ja, auch stilistisch schön gemacht. Ja. Passt. Und wir dann in einen, oder du dich in ein wunderschönes Gespräch verwickelt hast über die Farmerei. Ja, also er hat uns erzählt, dass seine Frau vor 3 Monaten gestorben ist und jetzt lebt er in diesem Riesen, in dieser Riesenetage alleine. Und muss sich da auch erstmal zurechtfinden, er und sein Hund. Und hat uns erzählt, dass er noch neben diesem Gasthaus eine Farm hat. Mit Straußen und Schafen. Also ungefähr 1200 Schafe und ein paar hundert Strauße. Also nichts Großes. Mhm. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie sie die Unterschiede in der Landwirtschaft sind zwischen Südafrika und hier. Ja. Also, nee, zwischen Südafrika und hier? Ja, zwischen Südafrika und Europa. Und überhaupt, also er ist früher sehr viel rumgefahren, um sich andere Farmen anzugucken, hat erzählt, also in Amerika und in Frankreich und in Schweden und in Deutschland. Mhm. Und so wie die alle mit ihren Problemen umgehen und konnte darüber natürlich auch viel erzählen. Ja. Das war sehr interessant. Wir wissen jetzt auch endlich, ich weiß nicht, ob wir diese Frage, nee, also aus dem Flugzeug raus haben wir, doch, das haben wir erzählt, dass wir aus dem Flugzeug die runden Felder gesehen haben. Ja. Es immer wieder in Feldern Parzellen gab, die riesige runde Kreise waren. Mhm. Er hat da erzählt, wie groß diese runden Kreise sind. 60 Hektar. 61 Hektar, genau. Also sie können bis zu 60 Hektar groß sein. Ich finde, bei Hektar ist der eine immer noch entscheidend. Also, also die Hektar und die werden mit einem runden Gestell bewässert, was sich im Kreis dreht. Mhm. Dadurch entstehen diese andersfarbigen Kreise, die man aus der Luft sieht. Das Rätsel ist gelöst. Jetzt ist meine Mathematik im Kopf nicht so gut, um den Radius von 61 Hektar auszurechnen und dann zu überlegen, wie groß diese Wasserleitung ist, die da gespannt sein muss. Mhm. Aber Pi von Hektar könnt ihr euch selbst ausrechnen. Ist nicht so schwer mit dem Taschenrechner. Ja. So. Hat uns auch noch erzählt, dass er früher noch 6 Farmen in Natal hatte. Mhm. Sich dann mit Kartoffelproduktion und Getreide und sowas beschäftigten. Ja. Er hatte 150 Mitarbeiter, macht er jetzt aber nicht mehr, dafür ist er zu alt. Mhm. Und hat dann diese Farmen noch so nebenher, die sagen wir uns mit deutschen Farmer Gedanken. Mhm. Komplett überfordert. Völlig. Die Relationen sind halt einfach unglaublich. Der hat gemeint, wenn er mit dem Traktor fährt, eine Bahn sind es wie viele Kilometer? 250 Kilometer. Mhm. Nein. Hat er gesagt? Nicht 250. Doch. 250 Kilometer ist von das ist die Hälfte der Strecke, die wir gerade gefahren sind. Mit dem Auto. Wir sind irgendwie um die 400 Kilometer gefahren heute. Oder so, ja. Vielleicht habe ich das dann falsch im Kopf, weil er gesagt hat, aber. Also entweder sind es 2 oder 25 Kilometer. Ich glaube 25. Also eine Bahn. Mhm. So, ja. Das ist einfach nicht vorstellbar, diese Dimension. Ja. Also da streicht nochmal schön, was wir gerade erzählt haben. Mit dieser riesen Fläche und Weite und glaube ich nicht richtig ausgeholt. Also diesen Blick, den wir ständig hatten. Irgendwie, wir haben ja Rast gemacht einmal. Mhm. Und ich meinte irgendwie, boah, hier kann man sich ausstrecken. Und es ist irgendwie Wuhu-Land. Ja. Ne? Aber hier passe ich rein. Hier ist alles irgendwie alles ein Stück größer. Mhm. So. Und auch die Schafe, die man sieht auf der Wiese, sind halt alle so Punkte erst. Mhm. So, also es ist alles weiter weg. Und es ist alles Maßstab größer. Ja. So. Ja. Der Hund passt auf uns auf. Der kam gerade oben am Kalender entlang, hat mal geguckt, ob wir noch brav hier sitzen. Hast du das andere Tier auch gesehen? Nein. Okay. Was für ein anderes Tier? Alles gut. Dann sag mal. Nein. Das Kuscheltier. Mhm. Ach, komm schon, sag mal. Bist du gleich angefangen, die Schabe? Nein. Viereinhalb bis fünf Zentimeter lange Schabe. Echt? Du bist dann so gegen die Ausgangstür gelaufen. Hm. Ist halt auch ein bisschen größer hier. Ist halt auch ein bisschen Afrika. Mhm. Ja. Also ich glaube, die sind auch ganz nett. Die Schaben. Also, ja, wir kennen ja die Ratten und die Squirrels aus Cape Town jetzt. Mhm. Die waren ja auch extrem nett. Ja. Ich glaube, die Schaben sind auch nett. Bestimmt. Und was ja auch nochmal Abschluss sagt, dass wir einfach mit dem hier Menschen sprechen müssen. Ja. Das haben wir auch schon erlebt. Also alle sind irgendwie total zugänglich und nett und gesprächswillig. Ja. Sehr, sehr spannend, irgendwie, was der Abend wieder für eine Wendung genommen hat. Und toll, dass so völlig fremder Mensch so einen Einblick in sein Leben gewährt hat. Ja. Find ich sehr faszinierend, da bin ich auch sehr dankbar für. Ja. Okay. Okay, Nachtrag Ende. Nachtrag Ende. Ja. Ja. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.